TV sauce is up with the guests and gone. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katja Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Hallo. Hallo. Also, ihr beiden, das muss ich loswerden. Wisst ihr eigentlich, was mich zurzeit tierisch nervt? Dein Übergewicht? Oder deine Nasenhaare? Ja, klar. Völlig falsch, ihr beiden. Das ist diese komische Berichterstattung über Fortuna Düsseldorf. Jetzt mal unabhängig vom Frankfurt-Spiel. Immer wenn Fortuna gewinnt, hatte die andere Mannschaft einen schwarzen Tag. Ob das beim Sieg in Hoffenheim war oder beim Unentschieden in München oder gar auf Schalke. Ja, das stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja klar, Fortuna gewinnt ja auch nur, weil die andere Mannschaft so schlecht war. Richtig. Anstatt mal zu loben, was die Fortuna so anstellt, um zu gewinnen, betreibt man lieber eine Fehleranalyse bei der gegnerischen Mannschaft. Wie ja auch beim Heimsieg gegen die Hertha. Genau, die haben in Düsseldorf ja ebenfalls verloren, weil ihnen wichtige Abwehrspieler fehlten. Und auch die Augsburger hatten in Augsburg einen richtig schwarzen Tag erwischt. Die sind alle so schlecht. Ja, genau. Aber ihr daheim an den Radiogeräten, ihr habt einen guten Tag erwischt. Jawohl. Denn es ist Freitag und das heißt... Genau. Jetzt unterbricht doch nicht ständig. Das macht mich völlig kirre, ja. Und das heißt um kurz nach neun, dass es jetzt die Musik gibt, die ihr sonst nirgendwo so hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Genau. Bringst dich auch noch selber durcheinander, weil du falschen Text hast. Ich hab doch jetzt gar nichts gesagt. Ja, klar. This is not an accident. No. Enemy.

in her eye. So much she doesn't even have to try. Kick off your shoes, get on the floor. This is what we came here for. Look at you, baby. tongueless criticize. The masses' voices silent, lost within our walls. They're waiting for a mistake to provide our fall. Thank you.

blowing torn from two sides, reading the dark skies. And through the heavens, I'll be seeing worlds collide. Teach about stars and bottle rocket fantasies. Split on the streets and nights again as they be after me. Tripping with life from under moonlight skies. But then you wake up in the danger zone and shoot up flies. Sometimes you're bullets and bang, it's hard to hang. Doing 100 miles an hour like a video game. Rolling brick thick, and these I'm thinking of, they can face me. When they go play the drums, when you're living, it's crazy. Stars collide, worlds divide with a pretty piece of flesh. Kommt jetzt in die Hauptverwaltung. Aber Chef, das kannst du nicht sagen. Jung, kommst du. Du kommst jetzt nach München. Aber Chef, das... Kein Bierwuchs. Bleiben Sie in Düsseldorf, bei Musik aus Flinger Nord. Nach nur einem Werbespot sind wir gleich wieder für Sie da. Magen zu, Darm dicht und dann dieser Druckschmerz. Wenn bloß der Chef nichts merkt. Sag mal, hast du was für mich im Büro? Flintolier Forte, da kannst du 1A mit abdönern. Blaset einfach weg. Magen zu. Darm dicht. Druckschmerz. Flintolier Forte, jetzt auch als Konzentrat. Flintolierbus, die 8-fache Dosis für alle gängigen Großraumbüros. Flintolier Forte. Abatmen, abblubbern und abdönern in einem. Oh, Ja, ihr Lieben daheim an den Radiogeräten, ich kann euch eins versichern. Gut, dass ihr nicht bei der Aufnahme dabei seid. Gut für uns. Wir haben uns hier heute gekringelt. Eine Riesenstimmung und ich hoffe, die habt ihr auch zu Hause. Denn jetzt kommt leider der Wehmutstropfen. Ihr ahnt es, ihr Rühmsüßchen. So schnell kann eine Stunde vorbei sein. Nein, ich möchte nicht. Ja. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@dusselwelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden 1., 3. und 4. Freitag hören. Nein, nochmal. Ihr könnt uns jeden 1., 3. und 4. Freitag hören, wenn man uns lässt. Und natürlich auch, wenn es einen 5. Freitag gibt, immer um kurz nach 9. Es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Euch ein schönes Wochenende und immer daran denken. Daran was? Auch. Gut, es kommt wieder. Tschüss. Tschüss. Tö. Da sind wir schindlich. Aber Kondome sind doch schon pflanzliche Produkte. Außerdem habe ich schon Wind. Und ich hätte gerne ein Stück Wasser mit Kohlensäure. Psycho, somatic, addict, insane. Breathe the pressure. Come play my game, I'll test ya. Psycho.